Saß ich in der S-Bahn, hört dies Telefongespräch an. Ich mach schwach mein Chibulu. Was er schafft, ist zu bewohnen, denn fünfmal täglich ohne Flunkern. Aber geht das nicht so? Täglich sehe ich mir meinen Gigo an. Weil ich sowas einfach nicht begreifen kann. Mein Gigolo will ständig nur Amore. Er ist ein selten geiler Hund. Er ist der geilste aller Gigolore. Jedoch auf Dauer ist das ungesund. Er ist im Liegen, Sitzen und im Stehen. Anal und dann auch mit dem Mund. Selbst beim Autofahren will er es gern sehen, doch das wär wirklich nicht gesund. Alles sprach sie, kann ich machen, Köpfchen kraulen, Pusten lachen, hab ich mit ihm angestellt. Chico flieh, lass es reichen, Chico lässt sich nicht erweichen, weil er an Prinzipien hält. Gestern schleppte ich ihn zum Urologen, Prost. Nun empfindlich sich, wie sie noch bei Trust. Gigolo will ständig nur Amore. Er ist ein selten geiler Hund. Er ist der geilste aller Gigolore. Jedoch auf Dauer ist das ungesund. Er ist im Liegen, Sitzen und im Stehen. Anal und dann noch mit dem Mund. Ja, selbst beim Autofahren würde er es gern sehen, doch das wäre wirklich nicht gesund. Dr. Prost wird nun nicht nehmen, was er braucht, muss er sich nehmen, alles andere wäre Quark. Gigo wird es ihr beweisen, auch wenn er nicht sei aus Eisen, harte Männer bleiben hart. Mit gespreizten Beinen sprach sie zu dem Mann. Lieber Doktor, fangen Sie nicht damit an. Mein Gigolo beständig nur Amore. Er ist ein selten geiler Hund. Er ist der geilste aller Gigolore. Jedoch auf Dauer ist das ungesund. Er will's im Liegen, Sitzen und im Stehen. Anal und dann noch mit dem Mund. Ja, selbst beim Autofahren würde er es gern sehen, doch das wäre wirklich nicht gesund.